Test 4. Teil 3. Du hörst 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung, A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 11. Aufgabe 11. Komm, Schatz, das Essen ist fertig. Was gibt's? Schnitzel mit Pommes und Salat. Und natürlich gibt es nach dem Essen auch Eis. Toll. Am liebsten würde ich zuerst das Eis essen. Du weißt, dass das nicht richtig ist. Iss jetzt dein Schnitzel. Ich esse erstmal Salat. Der sieht echt lecker aus.